Sachsen Angesicht. Am Bus des Namenstages Schimmer verklärt der Sachsen. Gott schützt die frommen Sachsen immer, denn unseres Landes Adelszimmer prangt heut in neuen Glückestrahlen. Wie soll itzt unsere Ehrfurcht wahren, bei dem erwünschten Namenslicht? Sachsen immer, denn unseres Landes Adelszimmer prangt heut in neuen Glückestrahlen. Wie soll itzt unsere Ehrfurcht wahlen, bei ihm erwünschen Namen, erwünscht den Sachsen Angesicht. Am Bostus Namenstages Schimmer verklärt der Sachsen Angesicht.